etwas Gleichartiges wie das, was dem Volk Nus, den Ad, den Tamut und denjenigen, die nach ihnen waren, widerfuhr. Und Allah will keine Ungerechtigkeit für die Diener.